Flüchtlinge, Identifikation, Registrierung und so weiter. Problembeschreibung. Flüchtlinge stellen unter dem Aspekt der Teilhabe ebenfalls einen relevanten Anwendungsbereich für eine Blockchain dar. Nur die wenigsten Flüchtlinge können direkt etwas für ihre prekäre Situation, in der sie meist bei der Ankunft in einem anderen Land stecken. Ganz im Gegenteil. Die meisten schlittern unfreiwillig in eine Lage, in der sie ohne Heimat, Geld oder Ausweis sind. Sicherlich gibt es immer wieder schwarze Schafe, welche Situationen bösartig ausnutzen. Doch der Großteil leidet sicher unverschuldet unter dem Ausschluss seiner Gesellschaft, in der sie in Zukunft mehr oder weniger frei leben müssen. Stell dir mal vor, wie dein Leben ohne Bankkonto, Smartphone oder Ausweisdokument aussehen würde. Überlege dir des Weiteren, welche Fortschrittsmöglichkeiten du dann überhaupt hättest. Auf einer meiner Reisen nach Kuba konnte ich sehen, was eine solche Lage einem ganzen Land antun kann. In meinem Leben war ich immer davon überzeugt, dass ich es aus jeder Situation zu jedem Zeitpunkt irgendwie schaffen würde, nach oben zu kommen. Als ich dort auf der Insel die schlechten Grundvoraussetzungen sah, zweifelte ich zum ersten Mal in meinem Leben an dieser Überzeugung. Noch viel schlimmer ist die Situation eines Flüchtlings. Er hat nicht nur alles verloren, sondern besitzt auch praktisch keine Möglichkeiten, auf legale Art und Weise die essentiellsten Grundbausteine wieder zu erlangen, die ihm oder seiner Familie ein Weiterkommen ermöglichen. Kommt ein Mensch erst einmal in eine solche hoffnungslose Lage, treten andere Instinkte zum Vorschein, die sich dann in einigen der Probleme der Flüchtlingsthematik widerspiegeln. Lösungserklärungen. Lösungen müssen hierfür also so früh wie möglich ansetzen. Sie können selbstverständlich nicht nur technologischer Natur sein. Trotzdem habe ich in den unterschiedlichen Blockchain-Anwendungen viele technische Möglichkeiten angeführt, welche hier enorm helfen könnten. Abermals dient dieses Kapitel nicht so sehr dazu, alles stupide zu wiederholen. Vielmehr geht es darum, einige relevante Gesellschaftsprobleme zu durchleuchten, um sich zu überlegen, wie eine Blockchain helfen könnte, diese zu lösen. Schau dir also auf jeden Fall die Kapitel zu Identifikation, Besitz und Logistik noch einmal an, wenn du hier einen Mehrwert für die Gesellschaft leisten willst. Herausforderungen. Die Herausforderungen bei dieser Arbeit sind ähnlich wie bei anderen Blockchain-Anwendungen, wenn es darum geht, den Ärmsten der Armen zu helfen. Andere kulturelle und religiöse Hintergründe, fehlende Ausbildung und mangelnde finanzielle Mittel erschweren den Einstieg in diesen technologischen Fortschritt. Sie erleichtern die von Grund auf bereits komplexe Thematik nicht unbedingt. Alternativmöglichkeiten. Staaten denken ebenfalls über zentrale Möglichkeiten nach. Diese könnten natürlich auch eine technologische Lösungsmöglichkeit darstellen. Wichtig wird es hier jedoch sein, dass diese interoperabel sind. Zudem sollte eine Lösung nicht nur in einer kleinen Region verfügbar sein, sondern so weit verbreitet wie möglich. Offene Systeme wie eine Blockchain lassen sich hierfür deutlich leichter verwenden, weil jeder am Erfolg mitarbeiten kann. Keiner der Beteiligten ist darauf angewiesen, was eine zentrale Einheit voranbringt. Ein paar Praxisbeispiele. Die Flüchtlingsthematik ist also nicht nur eine gesellschaftliche und ethische Diskussion in den Medien, sondern vielmehr auch eine technologische Herausforderung. Die meisten Vorschläge, welche bisher von Startups oder Regierungen gekommen sind, waren leider nicht viel mehr als öffentlichkeitswirksame Pressemitteilungen. Wirkliche Umsetzungen habe ich persönlich hier noch kaum gesehen. Falls dir dieser Bereich im Herzen liegt, dann gib Vollgas. Du würdest der gesamten Welt einen enormen Mehrwert bieten.